Herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast, heute mit einer Sondersendung. Ja, lange angekündigt, heute ziehen wir es durch. Wir haben euch vor ein paar Folgen mal gefragt, was ist eigentlich für euch guter Sex, liebe Frauen? Weil wir da so ein bisschen uns unsicher waren, was unsere Performance angeht, oder? Genau, ich glaube, wir hatten dann in dieser Folge damals irgendwie darüber gesprochen, was für uns guter Sex ist und so gutes Küssen und so Schmuddelkram eben haben wir da besprochen. Und jetzt waren wir dann quasi interessiert, wie sieht das denn bei Frauen aus? Was ist für eine Frau guter Sex? Ich glaube, wir hatten auch irgendwie so das Argument angebracht, dass ja Männer irgendwie alle gleich vögeln und man eigentlich nur so bei Frauen Unterschiede ausmachen kann, dass das nicht so ist, dass das völliger Humbug ist. Das werden wir heute erfahren und wir werden eure Texte vorlesen. Es ist ein bisschen textlastig heute die Sendung, aber ja. Es ist ja im Endeffekt einfach eure Erfahrungsberichte von gutem Sex, die wir heute erstmal vorlesen und dann kommentieren. Andreas, magst du mit der ersten anfangen? Ich packe schon mal meinen Schniedel aus. Ich glaube, wollte ich gerade sagen, heute wird es ein bisschen auch Hörporno sein. Ja, eben. Also so. Okay. Hast du das schon mal vorab, hast du schon mal so einen romantischen, also so ein Sexbuch gelesen, weißt du, wo, so erotische Geschichten? Erotische ja. Geschichten und bist dann dadurch geil geworden? Hast du schon mal auf dem Buch die einen runtergeholt? Nein, weil dafür ist mir das Medium, das Medium nach wie vor zu unsexy, als dass man sich da einen runterholen könnte. Ja. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich, also so erotische Geschichten im Internet gucke ich mir schon mal an. Echt? Gerne auch so in Verbindung mit diesem Nazi-Setting, so romantisierte, weiß ich nicht, Anne Frank, The Sexy Version. Sowas in der Art, da kann ich mich auf jeden Fall für begeistern. Aber sonst, weiß ich nicht, es ist... Also es gibt ja auch so viele Frauen, die halt wirklich sich so Erotik-Romane holen und die dann lesen und dann irgendwie abends ins Bett gehen mit, weiß ich nicht, sie fuhr alleine auf dieses Schloss in Irland, doch er kam ihr hinterher und dann wird es aber nur so angedeutet und dann, oh geil, jetzt so aufgegeilt, jetzt mache ich das Licht aus und schlafe. Ich glaube, dass ich da nicht hinkommen werde. Nein, ich auch nicht. Da werde ich lieber zu diesen heutigen Texten mal überlegen, ob ich da heiß werde und ob ich da feucht werde. Wir werden schauen. Ja, darum hat das auch so lange gedauert. Also ich habe die Mails schon ganz oft durchgelesen, aber ich war einfach zu geil und jetzt schaffe ich es gerade vielleicht ohne Erektion, die vorzulesen. Schade. Wir fangen gleich an, wie immer Gagreflex mitten in die Fresse rein mit dieser folgenden Mail. Hallo ihr Süßis, ihr wollt wissen, was guter Sex ist? Die Frage kann ich euch selbstverständlich beantworten. Ich bin 26 und möchte behaupten, dass ich mittlerweile ziemlich genaue Vorstellungen von wirklich gutem Sex und allem, was dazugehört habe. In meinen Augen guter Sex natürlich, denn ich bin da etwas spezieller als die meisten. Seit einigen Jahren geht bei mir nämlich nichts mehr ohne Würgen und Schlagen. Der Penis ist dabei tatsächlich eher nebensächlich, also solange er nicht viel zu groß oder viel zu klein ist. Wo rein gefickt wird, ist da tatsächlich auch gar nicht so wichtig. Ich weiß, dass meine Fantasien und Wünsche eher nicht der Standard sind, aber vielleicht ist es genau deswegen interessant für euch. Ich mag es, wenn ich beim Ficken in die Fresse geschlagen werde. Also nicht nur so ein Büsschen, sondern richtig stark. Der Typ darf, oder besser gesagt muss, mir wirklich richtig fest ins Gesicht schlagen. Ist mir auch egal, ob mit der Faust oder der flachen Hand. Hauptsache, es tut ordentlich weh. Habe ich nach dem Ficken überall blaue Flecken am Körper, kann man davon ausgehen, dass ich den Sex als mehr als nur befriedigend empfunden habe. Ich werde auch gerne über den Schoß gelegt und liebe es, den Arsch versucht zu bekommen. Fesselspielchen finde ich auch gut. Ich mag es, wehrlos zu sein. Und es gibt wenig, was ich geiler finde, als wenn man mir kurz vorm Kommen die Luft abdrückt. Gerne auch mehrere der Sachen gleichzeitig. Ich bin halt sehr, sehr, sehr, sehr, sehr devot. Aber ich mag das und stehe mittlerweile auch dazu. Leider bin ich seit 9 Monaten ungefickt, was leider gar nicht mal so geil ist. Aber selbst ist die Frau, wofür habe ich 2 funktionierende Hände, wenn nicht zum Masturbieren. Öfters die Woche, an guten Tagen auch häufiger. Da bin ich dafür eher klassisch unterwegs und brauche den ganzen BDSM-Zirkus nicht. Ich könnte vermutlich noch ewig weiter über meine ganzen Kinks schreiben, aber belasse es jetzt erstmal dabei. Vielleicht reiche ich ja früher oder später mal eine Frage ein. Herzlichste Grüße und Küsschen zu euch. Holy shit. Das ist mir so ein bisschen beim Überfliegen auch aufgefallen, dass irgendwie viele Texte in diese Richtung gehen. Und dann dachte ich mir schon, okay, also wenn das das Abbild der Frau ist, dann wollen Frauen einfach nur verprügelt werden. Frauen wollen... auch 2017 noch auf die Fresse. Sagen wir doch mal, wie es ist. Und zwar nicht Susi Kentikian-Style. Ich finde das richtig grenzwertig. Grenzwertig ist das der falsche Begriff. Ich finde es für mich wirklich richtig schwierig, weil ich gerne Arbeit und Sex trenne. Also wenn ich eine Frau hier im Büro schlage, finde ich, ist das was anderes, als wenn ich zu Hause beim Sex machen muss. Ja. Und ich habe da richtig Hemmungen, dazu zu schlagen. Schon geil mit der Faust. Also so auf den Hintern und so ist okay. Und Titten schlage ich dir ab, wenn das nicht. Aber ins Gesicht schlagen, das kann ich nicht. Mit der Faust kriege ich nicht hin. Privat ja, gerne. Ich finde auch, das passt so ein bisschen nicht zusammen, dass sie schrieb, dass sie seit 9 Monaten keinen Sex hatte, weil ich dann immer davon ausgehe, wenn du so einen Fetisch hast, dann findest du eigentlich immer irgendwie auch auf Fetischseiten oder auf irgendwelchen Sonderseiten dann eben auch Leute, die das mit dir gerne machen würden. Sonderseite, Achtung, Sonderseite. Ja. Oder irgendwelchen Swingerclubs oder so, keine Ahnung, dass man da dann eigentlich immer jemanden findet, der einem irgendwie den Arsch versohlt. Wenn der Penis schon nicht wichtig ist, dann ist vielleicht auch gar nicht der Mann wichtig. Dann kann auch so ein 60-jähriger Typ, die hauen doch gerne mal irgendwie auf den Frauenarsch. Aber sie sind halt angezogen dabei, das ist das Problem, ey. Und erst dachte ich so, als sie geschrieben, ja, ich habe ja zum Masturbieren, ich habe ja 2 Hände, und dann dachte ich schon, dass sie sich dann selbst einfach haut. Also, dass sie schon gar nicht mehr kommen kann, wenn sie sich selbst mit der Faust ins Gesicht schlägt. Das war eine sehr lustige Vorstellung. Aber interessant, ich kann das tatsächlich in gewisser Weise nachvollziehen, dass man so ein bisschen gröber rangeht, aber muss dann aber auch sagen, so, kann nicht damit umgehen, jetzt eine Frau ins Gesicht zu schlagen, vor allem mit der Faust, da musst du ja auch bluten. Ja, eben. Und Blut ist doch nicht geil. Also eine blutende Frauenfresse, da hört's bei mir persönlich auf. Ja, Grüße an Regina Halmich an der Stelle. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch ein bisschen Angst hätte, dass mein Schlag zu schwach ist. Also wenn ich dann zuhaue und sie spürt nichts, dann komme ich mir richtig unmännlich vor. Und ja. dann sagt man, muss ich jetzt den Schlagring holen, irgendwie, dass du überhaupt noch was spürst, ja, wenn wir miteinander schlafen. Und vor allem schreibt sie halt, wenn sie überall blaue Flecken am Körper hat. Ich habe tatsächlich mal ein Mädel kennengelernt, die allein schon darauf stand, also es war eigentlich so eine voll, eher so eine niedliche, so eine kleine Maus halt so. Und dann haben wir das erstmal rumgemacht und sie war halt voll auf diesem Beißtrip. So, aber nicht so ein bisschen, sondern so richtig, Alter. Und es war so, dass es mich auch eine kleine Maus, war das ein Baby, das gerade ihre Zähne bekommen hat? Die war gerade auf so einem Beißtrip, die kleine süße Maus. Sie hat halt die ersten Zähne bekommen, ja genau. Ja. Nein. Und dann dachte sie so, Alter, okay, so ein Hals und dann mit den Fingernägeln überall kratzen, also nur beim Knutschen, da dachte ich schon so, ey, irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt durchziehen kann. Finde es dann, also noch einen Schritt weiter zu gehen, wirklich, weiß ich auch gar nicht, ob mich das dann erregen würde, tatsächlich. Ja, also wenn du gerade Beißen und Kratzen ansprichst, also Beißen so in Hals finde ich völlig albern, weil du hast ja dann auch irgendwelche Knutschflecken und wer hat denn noch Knutschflecken mit über 15? Einfach, also sollte man zumindest jetzt nicht mehr so häufig haben. Ja. Deswegen kommt Beißen bei mir auch nicht mit ins Sexspiel. Ich glaube, Kratzen ist so die kleinste Hürde, was in die Richtung BDSM geht, was viele Frauen machen sozusagen, beim Sex irgendwie so zu kratzen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, da stehe ich auch nicht so drauf. Also wenn man dann da am nächsten Tag blutigen Rücken hat und so, dann frage ich mich, ja, okay, also so geil war das jetzt in diesem Moment auch nicht, dass das jetzt unbedingt hätte sein müssen, dass man da, das brennt ja auch so doll, ne? Das entzündet sich dann. Dann hast du das wochenlang so ein, oh nee, also wenn ich so einen Ausschlag haben will, kann ich auch wirklich Pilze sammeln gehen oder so, dann habe ich die Scherze auch wochenlang an den Beinen. Wobei ich sowas auch nicht ausschließen würde, also man kann ja auch sagen, okay, wenn das jetzt an diesem Abend bei dieser Sex-Session quasi irgendwie passt, dann kann man das ja mal machen, aber ein Fetisch ist bei mir definitiv nicht. Und das finde ich dann immer krank, wenn es dann halt gar nicht mehr anders geht. Es hört sich ja bei ihr schon so an, als ginge es nicht mehr anders, ohne dass sie mit einer blutigen Nase, also ohne blutige Nase kriegt sie keine feuchte Muschi sozusagen. Ja, genau, also wenn nicht irgendwo anders erstmal eine Flüssigkeit läuft, dann bleibt sie auch da trocken. Was sie auch schreibt mit diesem Luftabdrücken, dass die Luft abgedrückt wird. Also ich habe tatsächlich schon mehrere Frauen getroffen, meistens auch schon in dieser Position, die gesagt haben, sie mögen das, wenn sie so eine Hand am Hals spüren. Wenn ich sonst nachts im Park auf Lauer liege, dann höre ich das nicht so oft tatsächlich. Da wird das immer, yeah, Polizei. Aber das ist ja eigentlich so ein klassisches, eben so dieses Überlegenheitsding, ne? Jemand anders kontrolliert eigentlich das, was du machst. Da denke ich immer, wenn ich das höre, Luft auf so Atemspielchen, an diese Ganzkörperanzüge für Männer, die dann irgendwie so an so einem Kreuz hängen und so einen Anzug anhaben, so vakuummäßig, und quasi die Herrin beatmet sie dann und entscheidet quasi, wann sie atmen dürfen und so ein Shit. Boah, du, da denke ich immer, also... Du warst zu lange auf der Venus unterwegs. Da denke ich immer, wie taucht man in so einer Welt ab? So, ne? Ja, das kann ich, also bei Männern kann ich das auch nicht nachvollziehen. Generell beim Sex mit Würgen ist ja auch nicht nur dieses Dominanzding, sondern auch ja tatsächlich, dass, wenn Sauerstoffmangel in deinem Körper herrscht, du dann eine gewisse Art von High auch erlebst sozusagen. Also ich denke, dass das der Hauptgrund ist, warum man da irgendwie beim Sex drauf stehen kann oder drauf steht. Also das kann ich tatsächlich auch ganz gut nachvollziehen und finde ich auch nicht so schlimm. Also so ein bisschen hab ich da gar nichts dagegen. Aber ich kann mich auch noch dran erinnern, dass ich mal Sex mit einer Frau hatte und die dann gesagt hat, ich möchte, dass du mir jetzt wehtust. So, tu mir irgendwie so. Und dann hast du sie einfach verlassen, wie sonst auch immer, oder was? Nicht mehr gemeldet. Ja. Geghostet. Ja. Hab ich meine Kreditkarte nicht zum Shopping mitgegeben, ja. Und da war ich tatsächlich, also generell habe ich ja schon mal erzählt, bin ich kein guter Sextalker. Also beim Sex zu sprechen, da bin ich dann immer ein bisschen überfordert. Was macht man jetzt? Und wenn man dann mit so einer Forderung kommt, ich war wirklich komplett überfordert. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dann so ein bisschen Würgen hat offensichtlich nicht gereicht. Ein bisschen härter und so hat auch nicht gereicht. Also ich habe gemerkt, ich habe nicht das, sie hat nicht das bekommen, was sie geordert hat. Also ich war im Prinzip ein sehr schlechter Dienstleister in dem Moment. Und ja, haben wir es auch danach nie wieder gesehen. Ich glaube tatsächlich, sie hätte gewollt, dass ich ihr ins Gesicht schlage. So. Also das war eigentlich relativ offensichtlich, so wie dieses, ist nicht bei Fight Club? Nee, bei Fight Club. As hard as you can. Ach so. Nee, egal. Ist das nicht bei? Nee. Bei Fight Club? Und auch bei Californication. Ah, bei Californication. Okay, so haben wir jetzt von Fight Club zu Californication. Mit der 17-Jährigen, aber bei Fight Club irgendwie. OC California war es wahrscheinlich am Ende. Ja, nee, Californication hat doch auch die 16-Jährige oder 17-Jährige gesagt, und she hit me as hard as you can. Irgendwie so. Okay. Und das hat, glaube ich, auch damals diese Sexpartnerin gewollt, aber ich konnte, also da war ich nicht, da war ich nicht der Richtige zu. Ich hau dir doch nicht in die Fresse. Das wäre mir so unangenehm, wenn ich dann so, weißt du, so eine ganz leichte Ohrfeige so und dann gleich zusammenzucken, so, sorry, tat's weh. Ja. Aber ich kann sowas in gewisser Weise nachvollziehen. Ja, aber, also ich finde es, ich muss auch sagen, ich finde es auch ein bisschen finde ich es auch reizvoll. Reizvoll, einmal eine Frau irgendwie bei einer Notaufnahme abzusetzen und nicht, weil es ein normaler Streit war, sondern nein, ich hatte Sex mit ihr. Das wäre schon mal ganz und nett. Und diesmal nicht für eine Abtreibung. Ja. Möchtest du eine oder soll ich eine? Ja, ich will auch eine. Aus. Bis auf die Nummer 6 ist alles schon. Also ja, dann mache ich Nummer 7. Ja. Hi. Ich möchte auch gerne meine Erfahrungen mit euch teilen. Ich bin 24, weiblich und hatte im Laufe meines Lebens mit einigen Männern Sex, fand den aber meistens mäßig bis enttäuschend. Daraus habe ich geschlossen, dass mir Sex generell nicht so gut gefällt. Es war langweilig, gefühlslos, unbefriedigend, rein, raus, fertig. Mein jetziger Freund hat mich aber eines Besseren belehrt. Ich mag keinen harten Sex, außer vielleicht, wenn wir sturzbetrunken sind und es gerade passt. Liebe oder einfach ganz viel Zuneigung, auch der Fakt, dass er der schönste Mensch der Welt ist für mich, macht Sex mit ihm großartig. Wenn man jede Berührung wahrnimmt und sie nicht zu ruppig oder sonst irgendwie ungeschickt ist, sondern er das Gefühl dafür hat, wann was wo angebracht ist, wenn man sich einfach streichelt und sich die Stimmung langsam steigert, dann ist es sehr schön und nicht einfach geil. Ich persönlich brauche Geborgenheit und Ruhe in Leidenschaft und Leidenschaft. Wenn mein Partner das mitmacht, ist das guter Sex für mich. Das ist jetzt das genaue Gegenteil von unserem ersten. Ja, aber wie witzig. Also ich meine, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst im Club, dann weißt du nicht, soll ich die halb tot prügeln oder mit einer Feder streicheln im Nacken? So, ne? Also kann man da nicht irgendwelche internationalen Erkennungszeichen irgendwie einführen? Ich rede ja nicht irgendwie von Armbinden oder so, aber irgendwas. Ja, ja. Dass man irgendwie so 1 bis 5 Sterne so wie, oder wie Stärke beim Kaffee oder ja, so. Ja. So ein weiß 1 okay. Und 5, wo man weiß eigentlich, da komme ich schon, left him swinging, komme ich schon rein, ob so trinken will und schwinge die Fäuste. Ja. Sie trägt den Orwo, den Ohrring rechts, dann will sie auch schön verprügelt werden. Also, ja, ich muss sagen, um jetzt hier meine persönliche Erfahrung wieder reinzubringen, auch das ist ja jetzt nichts, was, also ich finde immer, es ist so schwierig, wenn du dich nur für eine Sache entscheidest. Also sie meinte ja auch, in gewissen Situationen, wenn sie betrunken sind und so, wollen sie es auch hart haben. Ich will es auch mal hart haben, wenn's, wenn man nicht betrunken ist, aber auch gleichzeitig eben auch mal irgendwie zärtlichen Sex. Also kann das beides nachvollziehen. Ja, betrunken hat halt immer so dieses, ist ja eigentlich nur ein Alibi. Also es ist ja nur so dieses, man kann eigentlich mal Sachen machen, die man sonst nicht macht, weil man im Zweifelsfall sagen könnte, ey, sorry, ich war total betrunken so. Und ich, das war echt Zufall, dass ich gerade diese Bretter und das Kreuz im Haus hatte und ich da angenagelt habe irgendwie vorm Frühstück. Ich wollte das Messer doch nur mal ausprobieren. Ich weiß, dass ich dann irgendwie um 3 Uhr nachts noch eine halbe Stunde unten an der Kreissäge stand, war irgendwie, weil ich total Hacke war oder so. Das ist ja alles ein bisschen ausredemäßig. Ja. Aber was ich da so auch, wichtig waren dir deine Fingernägel doch auch gar nicht. Oh. Oh. Oh, shit. Das ist so ein schönes FBI-Rollenspiel. So. was ich da auch ganz interessant war, also eigentlich war das nur so ein Nebensatz oder so, sinngemäß, dass sie halt eigentlich jahrelang akzeptiert hat, dass Sex irgendwie nicht so cool ist. Also, dass sie dann einfach auch nie irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mit dem Partner gesprochen hat oder gesagt hat, ey, ich mag es eigentlich lieber anders, sondern das für sich so hingenommen hat. Auch krass. Das ist krass, aber kann ich auch ich kann auch das alles du nachvollziehen. Typ, ich habe 3 Leben auf einmal, sag ich dir. nein, das kann ich schon. Ich glaube auch, dass man wirklich erst ab einem gewissen Alter, das ist so die nächste These, die ich hier aufstelle, guten Sex hat. Also erst nach einer gewissen Erfahrung, wenn man weiß, was man selbst will und weiß, was vielleicht irgendwie andere wollen, dann kann man erst guten Sex haben. Aber das ist wirklich eine gute Frage, ne? Wie schätzt man eine Frau ein? Weil oft sind es ja irgendwie so, stille Wasser sind tief, ne? Ja. Wie du meintest, so eine kleine Zierliche, die dann aber total drauf steht, dir den Rücken, die Haut vom Rücken abzuziehen. Und man müsste da wirklich, eigentlich muss man da viel reden drüber, ne? Man merkt es einfach, das ist ja eigentlich wie so bei Tieren, ne? Die können ja auch wenig reden, sag ich jetzt mal. Die tänzen sich dann, so diesen Balztanz oder was man vorm Sex machen, doch viele Tiere und so Vögel, die tanzen doch dann aneinander. Und eigentlich ist das ja so auch das Vorspiel und da kannst du ja schon mal so abtasten, will sie lieber gestreichelt oder gefistet werden. Ja, genau, das schreibt auch noch jemand, da kommt, das hören wir später bestimmt auch tatsächlich. Was hältst du denn von so Merkmalen, die für erhöhte Sexualität stehen könnten? Ich werfe die mal in den Raum. Zungenpiercing? Mhm. Vielleicht besserer Oralsex. Frauen, die Tattoos haben. Mhm. Und das war es eigentlich, was mir einfällt. Ja, das hatte ich auch eigentlich immer gedacht, dass Frauen mit vielen Tattoos dann irgendwie auch sextechnisch da total wild sind. Aber das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass dem nicht so ist. Also ab 5 Tattoos geht man ja eh davon aus, dass man sie kaufen kann, dass sie käuflich irgendwo arbeitet und ein Tattoo mindestens vom Zuhälter ist. vom Zoowert habe ich verstanden. Vom Zoowert. und was es natürlich auch immer so eine Mehr ist, beziehungsweise nicht unbedingt eine Mehr, aber wenn Frauen halt rauchen, ne, dass sie dann oral Sex fixierter sind. Was? Das habe ich noch nie gehört. Ach so, was wolltest du denn sagen? Wenn sie rauchen, sind die gar nicht. Dass sie halt auch wilder sind. Ne? Ach so. Okay, nee, ich kenne das nur, dass sie dann eher so diesen Drang haben, so ein das zu machen. Ja, wirklich so ein so ein Bullshit. Echt? Ja. Das habe ich noch nicht gehört, okay. Also als würde man blasen wollen, um einen Dings, um irgendwas im Mund zu haben. Also, oder um so einen Stängel im Mund zu haben. Wenn ich jemanden einen blase, dann will ich einfach das gute, saftige Sperma. Oh Gott. Aber viele haben halt auch gerne einfach einen ekligen Geschmack im Mund. Und was das nun genau verursacht, ist eigentlich egal. Diese Lewinsky-Nummer. Also am geilsten finde ich Frauen immer, wenn die wirklich 3 Stunden nicht geraucht haben und richtig geil drauf sind. Und den Penis auch anzünden dann so aus Versehen. Aber es ist sehr schön, was sie so beschreibt, dass sie quasi jetzt ihren Göttergatten gefunden hat. Wahrscheinlich wird es dann auch nach ein paar Jahren dann auch super langweilig und sie will irgendwie wieder einen neuen oder sie entwickelt sich auch weiter und schießt ihn ab und sagt, was bist du für ein, jetzt hau mir mal ins Gesicht und dann streichelt er dich, weil er es nicht anders gewohnt ist und dann trennt ihr euch. So wird es wahrscheinlich enden. Höchstwahrscheinlich hast du da recht, ja. Nächste Frage, bitte. Oh ja, jetzt wird es ein bisschen länger. Also, hallo ihr Äffchen. Als selbsterklärte Sexpertin muss ich natürlich meinen Senf zum Thema guter Sex dazugeben. Abgesehen davon, dass jede Frau anders ist und deshalb individuelle Unterschiede bestehen beim Sex erleben, sollte man auch bedenken, dass die Bedürfnisse auch je nach Alter bzw. Erfahrung variieren. Da ein Großteil eurer Zuhörer noch unter 18 zu sein scheint, ist es wohl wichtig anzumerken, dass eine 18-Jährige andere Bedürfnisse hat als eine 28-Jährige. Aber ganz kurz, ist es eine Frau oder ein Mann? Ich komme darauf alles gerade Frauen. Nicht klar. Alles okay, Frauen, alles Frauen, ja. Ich möchte mal meine sexuellen Bedürfnisse als junges Mädchen schildern. Also hier wäre okay, auch die Lösung gekommen. Ich warte noch einen Satz. Ohne den Anspruch zu erheben, dass sie repräsentativ seien. Als ich 17 Jahre alt und in meiner ersten Beziehung war, wollte ich mich zuallererst vergewissern, dass mein 19-jähriger Freund nicht bloß notgeil war, mich flachlegen wollte, um dann zur nächsten überzugehen. Das heißt, ich habe mir 4 Monate Zeit gelassen, bis ich das Gefühl hatte, er sei wirklich in mich verliebt. Mit diesem Gefühl des Vertrauens wird auch das erste Mal nicht zur Katastrophe, sondern zu einem schönen Akt. Auf dieser Basis ist es als Mädchen meines Erachtens am einfachsten, die eigene Sexualität zu erkunden, wobei man damit im besten Fall schon vorher beim Masturbieren angefangen hat. Du hast also einen Freund, der wirklich in dich verliebt ist und dir das Gefühl gibt, hübsch und begehrenswert zu sein. Der Akt selbst ist dabei fast nebensächlich. Wichtig ist, entspannt zu sein und sich fallen lassen zu können, miteinander ausprobieren. Der Sexakt selber ist dabei relativ unspektakulär. Man fummelt aneinander rum als Vorspiel und schläft dann miteinander erstmal in den Basic-Stellungen. Im besten Fall schafft sie es auf dieser Grundlage zu erforschen, wie sie am besten zum Orgasmus kommen kann. Als Mann ist das bekanntlich einfacher. Mit der Erfahrung ändert sich dann auch das, was man als guten Sex oder guten Lover bezeichnen würde. Ich persönlich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die Penisgröße tatsächlich einen Unterschied macht. Wobei damit nicht, wie häufig noch angenommen wird, die Länge gemeint ist, sondern vielmehr die Dicke, also der Umfang des Penis. Das heißt nicht, dass ein Mann mit kleinem oder eher schmalerem Penis direkt verloren hat, denn aus meiner Sicht ist das entscheidendste Kriterium für guten Sex, dass er absolut total geil ist und dir das Gefühl gibt, dass es gerade nichts Wichtigeres auf der Welt gibt als dich und deine Lust. Heißt, wenn die Chemie untereinander stimmt, man mag sich und die Frau gibt euch Signale, dass sie Interesse hat, dann los. 90% der Frauen stehen auf Männer, die klar artikulieren können, was sie wollen und sich das auch nehmen. Das ist natürlich, ist auch eine Fake-Statistik von ihr natürlich. Ne? Das ist natürlich kein Freifahrtschein für Rape. Ach. Nein heißt nein, aber einem Kerl, der dich packt, in sein Bett drückt und dem der Saft schon aus der Eichel trieft, dem sagst du nicht nein. Hoi. Dem sagst du nur weiter und hör nicht auf. Leidenschaft ist der Schlüssel zum Erfolg und jede Frau, die sonst hier und da Problemzüchchen hat, wird sich endlich fallen lassen können bei dem Gefühl, fuck ja, der findet mich wirklich geil. Und schon erhalten wir eine klassische Win-Win-Situation. Sie kann loslassen und ihrer inneren Hure freien Lauf lassen. Oh, sehr gut. Gute Frau. Er findet das alles mega erregend und so befeuert man gegenseitig seine Lust bis zum krönenden Höhepunkt. Ob du das Kamasutra runterbeten kannst, vorher noch pumpen warst, dich rasiert hast oder sogar 3 Tage lang nicht geduscht hast, alles scheißegal und unwichtig. Key to Happiness, echte Lust, Geilheit und Leidenschaft. Einige Punkte, also einem Kerl, der dich packt, in sein Bett drückt und dem der Saft schon aus der Eiche trieft, dem sagst du nicht nein. Was davon können wir in den Titel dieser Folge packen, frage ich mich. Und natürlich ist das hier nur eine allgemeine Aussage, es ist wirklich kein Aufruf zur Vergewaltigung. Muss man unseren Hörern wirklich eigentlich jede Folge mit an die Hand geben. Ja, finde ich, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Also man merkt, dass diese Frau sich da schon viele Gedanken gemacht. Wie alt war sie? Also 17, ne, fing es an. Also ja, 17 und inzwischen 17, ist sie, oh, hat sie gar nicht so gesagt, auf jeden Fall ist sie schon aber Mitte 20 tatsächlich. Aber das klingt so nach Mitte-20er, Ende-20er oder so, vielleicht sogar schon Anfang 30, weil hier jemand wirklich weiß, was er sie will und so weiter. Und das kann ich auch kann ich gut nachvollziehen. Oh Gott. Ich stimme dem zu, dass man quasi, dass beim Sex das irgendwie super wichtig ist, dass beide so voll im Game sind, weißt du? So beide irgendwie so wie in so einer Trance quasi übereinander herfallen und man alles außerhalb ist einem total unwichtig. Deswegen ist zum Beispiel auch dieses Sextalk vielleicht für mich oft so schwierig, weil man dann dadurch ja auch so ein bisschen das wieder bricht, ne? Das bricht und danach so, ja, ich will das gar nicht verteufeln so sehr, ich bin halt einfach ein Schlappschwanz, der das nicht so gut kann einfach. Man kann da schon auch reden während des Sexes, aber irgendwie so dieses animalische übereinander herzfallen und so, das finde ich ganz geil. Ich finde, es ist halt auch bei Dirty Talk so, es ist halt, ich finde es schon scharf, Aber es ist immer nur so eine Formulierung davon entfernt, völlig zu kippen ins Absurde, wo man dann irgendwie sagt, weißt du, und wenn es nur ein Verschwörungstheorie. Ich find's scharf, Alter. Naja, also es ist so. Seit den 90ern nicht mehr gehört, ey. Ich find das scharf. Ich find, das hat Pep. Ich find das scharf, wenn du Frauen, die das machen, haben Mumm. Aber es ist halt, weißt du. Machst du das, oder was? Beim Sex Dirty Talk? Ja. Was machst du jetzt? Rede ich um eine kleine Schlampe oder was? Ja, ich lasse meine inneren Hure, lasse ich da freien Lauf. Nee, sag echt mal, hast du, was sagst du denn dann so? Ja, das kann ich mal um, eine kleine Fotze oder was? Ja, oder eher so, komm ich... Ja, eben sowas halt nicht. Weil sowas das, nicht. Wenn ich, also weil das, ich sag Fotze, sage ich halt nie. Wenn ich dann auf einmal sagen würde, ja, du klein... Und weißt du, wenn dann so eine Pause ist wie, ja, dreh dich mal um du, und dann, du kleine Fotze, du. Dann wird's halt richtig schnell so mega cringy. Ja, was sagst du denn dann? Komm, zeig mal deine feuchte Dose. Ich hab hier einen Dosenöffner dabei, du. Der trieft schon aus der Eiche, komm. Los, ja, Schlange. Wenn es aus der Eiche trieft und er dich packt, dann sagt sie, dem sagst du nur weiter und hör nicht auf. Ja, sorry, da ist aber gleich Schnuss in 30 Sekunden, also da geht's nicht mehr lang. Na, ich sag sowas wie, ja, wollen wir Sex haben? Oder irgendwie so. Oh, das würde ich so gern wissen. Auf der anderen Seite würde ich es auch so ungern wissen. Vor allen Dingen, seit ich deine Mutter kennengelernt habe, lese ich diese Fragen auch alle ganz anders als vorher. Sie hat mir alles erzählt. Von daher, ja, es ist immer, also es ist, guter Sex spielt sich für mich kurz vor dem Bruch zur absoluten Comedy ab. Also so, wenn es albern wird, dann finde ich, kann man auch nicht mehr weitermachen. Wenn dann plötzlich man zu sehr lachen muss oder so. Es gibt ja auch so Leute, die dann sagen, ja, wenn man auch mal lacht beim Sex, nee, Schnauze, stop halt. It. Das hat nichts mit Humor zu tun. Ja. Wenn man lacht, weil irgendwie das Gesicht so grün und blau von ihr ist und man dann schon küchern muss, dann finde ich es okay, aber sonst, sorry. Sieht die aus. Sieht Scheiße. Aus wie eine Tote. Das ist irreparabel, was ich da mache. Shit, das sind 6 OPs bei der Nase da. Da kann man ruhig mal kichern, da hast du recht. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich übrigens das auch ein bisschen, das klingt jetzt wieder so schwach, aber es ist so ein bisschen abschreckend, wenn eine Frau so wie sie genau beschreibt, was guter Sex ist, weil das dann immer so ein bisschen impliziert, dass sie dich während des Sexes so beurteilt schon, weißt du? Dann fühle ich mich immer so, okay, jetzt guckt sie und hinterher schreibt sie einen Erfahrungsbericht und gibt mir irgendwie nur 3,5 von 5 Sternen, weil ich die Klitoris nicht sofort gefunden habe oder so. Deswegen viele Frauen beschweren sich, ja, so selbstbewusste Frauen, die wissen, was sie wollen und so, das wirkt abschreckend auf viele. Ja, ein bisschen schon, weil ich will auch nicht irgendwie mit einem, keine Ahnung, wenn ich mal SingStar spiele oder so und dann ist da aber ein Topsänger dabei, so ein Opernsänger und der singt da mit mir, dann fühle ich mich auch die ganze Zeit beobachtet, oh scheiße, den Ton habe ich nicht getroffen, dabei will ich einfach nur scheiße amateurhaft singen und so sehe ich mich, mein Sex auch. Ein amateurhaftes, rumgestumpere mit Höhen und Tiefen. Und jetzt sage ich zum ersten Mal, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde, was du sagst, dass Frauen, die ein hohes sexuelles Bewusstsein ausstrahlen, auch ein bisschen einschüchtern sind. Ja. Weil man eigentlich so dieses Gefühl hat, dann hängt die Messlatte halt im wahrsten Sinne schon ein bisschen höher. Auch so Frauen, die irgendwie so Sex-Podcasts oder sowas haben. Oder die im Internet viel drüber reden oder Kolumnen schreiben oder so, mit denen würde ich nie schlafen wollen. Nee. Weil ich immer dann das Versuchskaninchengefühl habe. Ja, du bist ein Material für die nächste Podcast-Folge. So wie ihr unser Material seid. Was haben wir denn hier noch nicht? Weißt du das? 2 hatten wir noch. Die sind alle noch frisch. Die habe ich schon aussortiert, die wir hatten. Hallo, Lars und Andreas. Ihr habt ja in der letzten Folge darum gebeten, guter Sex aus Frauensicht zu erklären. Da ich natürlich davon ausgehe, dass ihr 2 Raketen im Bett seid, ist klar, dass ihr das nicht wissen könnt. Aber man muss auch euch dringend aufklären. Die Unterschiede vom guten Sex bis zum schlechten, 5 Sekunden dauernden Rumgestocher oder auch viel zu langem Rumreiben sind himmelweit. Also das ist quasi jetzt schon mal hier widerlegt, was wir am Anfang kurz in den Raum geworfen haben. Okay. Was guten Sex ausmacht, ist, dass der Kerl aufmerksam ist. Aha. Was Frau gefällt, also aufmerksam ist, was Frau gefällt oder eben auch nicht. Beckenheben zum Beispiel ist meistens ein gutes Zeichen. Kommt die Frau schnell und immer wieder, ist das dagegen eher ein schlechtes. Außerdem bitte kein ewiges Rumgerubbel als Vorspiel. Die Klitoris ist kein Knopf im Fahrstuhl. Frau kommt nicht schneller, so oft man drauf rumdrückt. Und mal ganz allgemein, nicht alles, was man in Pornos sieht, ist auch in der Realität gut. Vielleicht war das ja irgendwie hilfreich. Ja, siehst, da sieht man wirklich die Diversität der Antworten. Das, also zum Beispiel, es gibt bestimmt auch Frauen, die sagen, weil sie jetzt so ein bisschen schreibt, ey, Vorspiel nicht zu lang, quasi, sondern lass uns loslegen. Es gibt doch auch so diese mehr, dass man denkt, das Vorspiel ist der eigentlich wichtige Part und damit machst du sie heiß. Naja, nee. Sie meint eher, Vorspiel kann ja schon auch sein, so wie ich sie verstanden habe, aber eben nicht so Klitoris fixieren. Ach so, okay. Das ist halt nicht die ganze Zeit hier den Hebel von links nach rechts. Gibt's noch was anderes oder was? Wo soll ich denn dann sonst dahin? Soll ich ihre Wange streicheln oder was? Hä, ich will ficken, Alter. Sollt ihr ins Gesicht hauen, Andreas? kannst du das nachvollziehen? Ich kann das ganz gut nachvollziehen, was sie schreibt. Naja, ich finde es oft auch so schwierig, wenn du schreibst, ich jetzt? Dass du das immer wieder schreibst, so und so geht das, ne? Also der Klitoris ist kein Blablabla. Ich glaube auch, dass viele Frauen dann eben schon eher so Klitoris fixiert sind und eben wollen, dass man drauf rumdreckt bis zum geht nicht mehr. Und andere sind da eben etwas sensibler unterwegs. Da gibt es auch himmelweite Unterschiede. Ja, und es gibt auch Frauen, die mehrfach kommen. Also ich habe das irgendwie auf wundersame Weise ständig tatsächlich, dass sie im Minutentakt da kommen. Also irgendwie und dann schon sagen, ja, hör auf, ich bin so oft gekommen und dann ziehe ich mich halt an. Also denke, ja, okay. Dann habe ich ihr wohl einen schönen Abend bereitet. Dachte, wenn die Frauen kommen im Minutentakt in den Raum rein, wenn du genau. Puff sitzt und dafür zahlst, kommt die Frau schnell und immer wieder ist es ein schlechtes Zeichen. Das habe ich nicht verstanden. Finde ich auch. Also ich weiß nicht, meint sie quasi, dass es ein Signal ist von bitte hör auf mäßig? Also vorgetäuschte Orgasmen? Weißt du, wenn jetzt nicht mal mehr viel kommen ein gutes Zeichen ist, was ist denn dann? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das hat mich mega verunsichert. Also ich glaube, ich habe nie wieder Sex jetzt nach der Nummer. Wie, das sie kommt und immer wieder, weil sie es dir vorspielt dann oder was? Oder weil sie so quasi so wegzuckt, weil du zu viel rumgehst? Naja gut, es gibt ja schon immer so dieses Abklingen und so in Phasen, so, ne? Also, dass man zum Beispiel, das weiß ich zum Beispiel auch immer nie. Also, wann dann Schluss ist. Weißt du? Ja, ja. Also, manchmal, also eigentlich müssen sie mir immer die Hand wegdrücken oder meinen Kopf rausziehen unten. Bis ich dann merke, alles klar war. Weil denn Frauen sind dann auch immer so, hast du nicht gemerkt, ich komme nicht mehr. Man merkt da unten nichts. Wenn du ihn nicht reinsteckst, dann finde ich es nicht mal, wo es da reingeht. In diesem scheiß verschütteten Schacht da unten. Wie soll ich das denn finden, Alter? Ich habe da keine Lampe unten dran. Und wenn das Licht dann noch aus, dann siehst du gar nichts. Dann bist du mit dem Kopf hier und da unten ist das Ding und dann weißt du doch nicht, was da abgeht. Das sind die zwei riesige Baukräne, die irgendwie versuchen, so ein ganz kleines Teil irgendwo reinzuschieben. Meine Fresse. Man braucht eine fucking App, dass du dir vorher unten was reinstellst. Die nehmen dann die kleinen Vibrationen auf und dann kriegst du das Signal aufs Handy, sie ist gekommen. Ja. Bing, bing, bing, bing, kurz. Und dann steht dran, wie bei so einer Eieruhr, 3 Minuten Pause und dann kannst du wieder ran. Ding, dong, ding, dong. Und dann machst du ihn wieder rein. Ja. Das bräuchte man, eine App. Oder man redet halt einfach beim Sex miteinander. Deute meine Körpersignale und so diese Frau. Ja, gut, da gibt es ja natürlich auch Unterschiede. Es gibt ja Frauen, die kommen und dann wackeln die da wie so bei einem epileptischen Anfall. Das denkst, ach du Scheiße, du musst jetzt 110 rufen oder weitermachen. Und dann gibt es eben Frauen, bei denen das nicht so krass ist, die Auswirkungen. Und da empfehle ich meine App. Die Klitorap. Die Klitorap? Ja, die Klitorapper sind es wieder. Nächste Frage, oder? Ja, bitte. Hattest du das gerade? Nee, ne? Nee, glaube nicht, ne? Hallo ihr Süßen, ich habe gestern die neue Folge Gagreflex gehört und wollte durchaus mal meine Meinung zum guten bzw. schlechten Sex von Männern und Frauen kundtun. Ich als bisexuelle Frau habe mit beiden Geschlechtern und auch mit beiden gleichzeitig sowohl schon richtig beschissenen und richtig guten Sex gehabt. Meine Erfahrung zeigt, dass bei Männern die Bandbreite deutlich größer ist als bei Frauen. Aha. Frauen haben, glaube ich, einfach eine größere Unsicherheit und sind darum bemühter, während genug Männer von der Prämisse, ich habe das Schwert und steche hier zu, alles andere ist mir Wurst, ausgehen. Besonders die sehr gut ausgestatteten Männer glauben, ihr Ding allein reicht zur Glückseligkeit des kleinen Mäuschens. Dem ist aber nicht so. Was mit der Hand, dem Mund oder diversen Toys läuft, ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Da stimmen mir auch meine Hetero-Freundinnen zu. Zudem kann ja ein Penis immer nur ein Loch gleichzeitig bedienen. Ein Typ, der gut im Bett ist und seiner Partnerin vollständig befriedigen möchte, weiß, dass ein Schwanz ganz allein nicht ausreicht. Davon mal ganz abgesehen ist Rhythmus halten auch eine Sache, die nicht jedem Herren gleich gut gelingt. Wohingegen schlechte Frauen, die einfach nur rumliegen, ja trotzdem fickbar sind und den Mann zum Orgasmus bringen. Ich gebe allerdings zu, dass nicht jede Frau blasen kann und ein schlechter Blowjob vermutlich auch nicht so ein Highlight ist. Und dazu, dass ihr nicht beurteilen könnt, was Männer gut oder schlecht im Bett macht, probiert es doch mal aus. Ihr wisst nicht, was euch entgeht. Okay. Hä, Moment, was? Hä? Sheesh, sollen das wir geht? Jetzt mit einem Mann schlafen? Das geht überhaupt? Dann da unten? Ja gut, der hat wenigstens schon mal keine Klitoris. Das ist ein Vorteil. Also sorry, wenn ich es bei der Frau schon nicht finde, wie soll ich es beim Mann finden? Okay, Leute. Schön, mit dem kleinen Finger rein ins Lächeln. Herrschaftszeiten. ja. Also, ja. Gar nicht hier, ja. Okay, also nee, bisexuell fand ich natürlich nochmal die Kernpunkte, Punkt, ja. Dass sie halt beides vergleichen kann. Männer, ich habe das Schwert und steche zu und sie sagt halt, viel wichtiger oder auch genauso wichtig ist, was halt mit Hand, Mund und Toys passiert. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Nö, ja, nö. Aber dann würde ich sagen, dann einigen wir uns auch in der Mitte, dass die Bandbreite dann bei beiden Seiten relativ groß ist, weil natürlich auch bei Männern, bei Frauen kommt es ja auch auf Hand, Mund und, ja gut, Toys jetzt vielleicht nicht, aber die sind ja auch nicht unbedingt bei jedem Sexpartner. Wie stehst du da zu Toys? Ja, wenig bis keine Erfahrung eigentlich mit Toys gemacht. Du bist so ein richtiger. Ich habe ständig einen Analplug drin, tatsächlich. Auch jetzt hier bei so einem Podcast finde ich es immer ganz. Ja, findest du es nicht so ein bisschen so? Es nimmt einem so in gewisser Weise die Männlichkeit. Die Männlichkeit, ja. So, ja, keine natürlich. Ahnung. Also, du kriegst es nicht alleine hin. Es ist natürlich albern. Jeder wird ach, dir so sofort, meinst du es. Ach so. Ja, jeder wird dir sofort sagen: Ach Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. So. Natürlich stimmt das nicht. Aber es bleibt so ein gewisser Restzweifel in dir. Schaffst du es nicht alleine mit deinem Dick und deinem Finger? Brauchst du eben den Dildo, es wird kein Reim. So, oder brauchst du einen Vibrator. Okay, ich dachte, du meinst es in eine andere Richtung, da hätte ich auch zugestimmt, dass du sagst, du findest es unmännlich, wenn du irgendwie so einen Typen siehst und dem erstmal so eine riesige Analkette rausziehen musst, weil er irgendwie sich sechs, sieben davon eingeführt hat. Ach, oder du meinst so. Sextoys bei mir? Ja, genau. Ja, gut, nee, da, das überhaupt nicht. Hast du jetzt ausgeschlossen tatsächlich? Ja, komplett. Du oder was? Nee, Gott. Antworte. Nein, ich finde das, das hätte ich nämlich, deswegen habe ich gesagt, ja, das finde ich nämlich auch, obwohl es auch genauso Quatsch ist, fände ich das ein bisschen unmännlich. Also sowas wie so Analplugs also mein, oder so ein Shit. Mein Popo bleibt Jungfrau. Also. Popo bleibt Jungfrau. Außer wenn ich mal Verstopfung habe und dann halt nochmal mit den Fingern nachhelfen muss. Oder wenn du mal ins Privatfernsehen gehen möchtest. Ne? Spätestens dann hat sich das erledigt. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Was hattest du nämlich eigentlich gemeint mit Männlichkeitsverlust? Ach so, naja, wenn man, dass du bei Frauen quasi nachhelfen musst mit Vibratoren und Dildos. Natürlich ist das kein Männlichkeitsverlust. Und wenn die Frau drauf steht und man das irgendwie macht, dann sollte man das auch ausprobieren. Und da bin ich auch jederzeit, habe ich da überhaupt nichts dagegen. Aber es bleibt so ein Restdings von wegen. Na. Ja, das ist halt dann so. Das ist halt so, als man bringt halt die Bohrmaschine mit irgendwie so, ne? Klar macht man, bedient man die Bohrmaschine, aber eigentlich macht die Bohrmaschine die Arbeit, weißt du? Und man geht halt dann nochmal und hängt die Lampe auf oder so. Weiß ich alles nicht, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich will nur, dass du vorbeikommst und meine Lampe endlich anschraubst. Aber, ja, bei dem Vergleich finde ich es nämlich eher so, ich will eher selbst die Lampe, den 2 Tonnen Kronleuchter im Wohnzimmer befestigen von einer Frau, anstatt den Fachmann dafür zu rufen. Weißt du, der Fachmann kommt, der kann das gut, der macht das gekonnt, der hat seine richtige Bohrmaschine dabei, der kriegt den Kronleuchter innerhalb von 3 Minuten befestigt, wo ich dann natürlich eine Stunde für brauche, bis der Viel zu große Löcher gebohrt hast. Viel zu große Löcher, viel zu viel rumgestochert, gestochert. Auf einmal auf die Stromleitung gekommen bist, wo gar nichts mehr ging, eine Stunde lang. Einen zu kleinen Dübel dabei und so weiter. Wir kennen die Nummer. Aber ich will das trotzdem eher selbst, ich will es eher selbst versuchen, den Kronleuchter zu montieren. Als dafür eben einen Handwerker zu holen. Okay. Und der Dildo und der Vibrator, das sind für mich die Handwerker im Sex, des Sexlebens. Okay, gut. Und, du hast noch welche vor dir, ne? Hallo. Lars, Für mich bedeutet guter Sex ein gutes und erregendes Vorspiel, verschiedene Positionen, gerne auch mal härter und schneller und gutes Durchhaltevermögen. Ein Orgasmus wäre noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, aber manchmal klappt das einfach nicht, was nicht heißt, dass das Sex nicht gut war. Man sollte experimentierfreudig sein und über das reden, was man gut findet. So sollte der Sex eigentlich immer gut sein. Jedoch finde ich, dass Vanilla oder einfach sehr langsamer und vorsichtiger Sex für mich persönlich nichts sind. Ich bin auch gerne mal oben, aber gegen auf dem Bauch liegen habe ich nie etwas. Viel Spaß beim Aufzeichnen der neuen Folge. Moment, Vanilla-Sex? Vanilla-Sex? Kennst du das? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Vanilla-Sex. Naja, also, gut, zu soft, ja, okay. Also das finde ich ist jetzt so eine, das ist eine schöne Durchschnittsantwort von einer Frau. Mal ein bisschen härter, mal ein bisschen langsam, nicht zu Vanilla. Und was ich da auch wieder interessant fand, so dieses, naja, Orgasmus wäre schön, muss aber nicht. Ja, das finde ich auch interessant. Das ist ja sowas, was halt für uns als Männer ist das halt so überhaupt nicht nachvollziehbar, weil sich eigentlich alles darum dreht, dass wir endlich einen Orgasmus haben. Oder, oh shit, nee, bitte noch nicht. Ja, und nein. auch naja, das aber natürlich kann, wieder ein bisschen klischee-mäßig formuliert. Nee, klar, klar, sicherlich, natürlich. aber wenn man mal zum Beispiel, es ist ja sicherlich auch schon mal, vielleicht bei dir auch schon mal vorgekommen, dass man Sex hat und dabei nicht gekommen ist als Mann. Ja. Und der Sex aber trotzdem gut war. Dann fehlt natürlich, also für mich ist die Kirsche dann doch wichtiger. Also ich kann dann nicht sagen, der Sex, das war ein rundum perfekter Sex, sondern, aber man kann schon sagen, der Sex hat trotzdem gut. Das möchte ich schon auch sagen. Aber generell braucht man natürlich bei uns schon die Explosion. Naja, viel im Ablauf des Sexes dreht sich ja auch darum. Also sei es, dass man irgendwie Sachen macht, um zu vermeiden, dass es so zum Orgasmus kommt beim Mann, dass man kurz pausiert oder was auch immer, kurz eine Runde, weiß ich nicht, FIFA zockt oder so, dann geht's weiter. Oder dass man, dass es so, man wächst ja damit auf, dass das große eigentlich Finale ist. Also es ist ja auch eigentlich selten vorbei, bevor der Mann kommt. Außer man geht dann halt, wie du halt sagst, man geht dann halt rüber und macht sich schnell in der Dusche oder so. Das ist ja schon für Frauen halt eine ganz andere Wahrnehmung. Also wir wachsen ja so auf und kennen das. Oder in Pornos logischerweise ist das Letzte immer... Ja, was denn? Naja, ist halt immer... Den Browser wieder schließen und sich dafür hassen, was man sich gerade angeschaut hat. Genau, das ist so wachsen wir ja auf. Das kommt immer zum Schluss. Ja, Durchhaltevermögen finde ich auch interessant, weil das natürlich auch für viele Männer irgendwie dann auch so echt ein Problem ist. Also es war für mich eine Zeit lang auch so, dass ich zu schnell gekommen bin und dann auch, das hat, macht einen ja richtig fertig. Also das ist noch schlimmer als einen Handwerker rufen, dass man zu früh kommt. Also das ist quasi, wie wenn du den Kronleuchter doch selbst versuchst aufzuhängen und er dann runterfällt und dann sind 3000 Euro im Arsch. So, um bei dem Vergleich zu bleiben. Also früh kommen ist natürlich ein großes Problem, kann ich auch verstehen für Frauen, dass es dann sehr frustrierend ist, weil es ist ja auch immer schmutzig, ne? Man sagt dann, man hat gerade geduscht, dann machst du Sex und dann kommt der Typ nach 2 Minuten und dann bist du wieder voller Dreck, sozusagen als Frau, ne? Bist ein bisschen angeschwitzt, hast den Schweiß von dem schwitzenden Mann auf deinem Bauch oder auf deinem Rücken und untenrum ist alles verklebt und jetzt musst du wieder duschen gehen. Also es ist ja eine gewisse Investition, auch eine Sauberkeitsinvestition, die man da eingeht, wenn man Sex macht. Und wenn es so schnell vorbei ist, dann hat sich die Investition nicht gelohnt. Ja, das ist ja auch immer das, weswegen so im Mittelalter die Vorstellung immer so ekelhaft ist, wenn alle so unhygienisch waren und dann halt irgendwie noch ungeschützten Verkehr zu haben. Andererseits, wenn ich halt abends vom Hauptbahnhof zurückkomme, dann ist es halt auch nicht anders, wenn ich da mitbringe, ne? Dann ist es ja nicht groß anders. Aber ja, stimmt. Ist auf jeden Fall ein Problem. Ja, und irgendwas hatte ich auch noch gelesen. Durchhalte von mir verschiedene Positionen. Ach nee, ich hatte nur noch mal darüber nachgedacht mit diesem Orgasmus-Ding. Mir hat mal eine Frau erzählt, mit der ich keinen Sex hatte, aber die hat mir von einem Sexerlebnis erzählt, von einem anderen Typen, mit einem anderen Typen. Was? Und es geht so ein bisschen in unser Unvermögen der Männer, gerade auch was orale Befriedigung teilweise angeht. Ja. Und sie meinte, dass so ein Typ halt sich total Mühe gegeben hat. Und extra gesagt, okay, jetzt tue ich dir mal was Gutes. Und ist dann eben runtergegangen und hat ihm angefangen, sie oral zu befriedigen. Und sie meinte also, okay, er hatte es überhaupt nicht drauf. So, er hatte es null drauf, aber er wollte, sie wollte ihm auch nicht irgendwie wehtun, indem sie dann sagt, jetzt komm, lass mal gut sein, ja. Und danke. So. Und dann hat sie so gesagt, na gut, dann habe ich halt einfach mal mich ein bisschen entspannt und zurückgelehnt und einfach so nach einer halben, dreiviertel Stunde oder so, dann kommst du ja auch irgendwann. Aber das stelle ich mir dann auch so vor, wenn du da so als Mann da unten bist und du wartest so eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde lang schlotzt du da unten rum und denkst dann währenddessen auch irgendwie, was sie gerade denkst, oh Gott, der hat es ja überhaupt nicht drauf, aber mein Gott, dann komme ich halt so nach einer dreiviertel Stunde. Aber das ist für mich halt auch so die Situation, wenn wir jetzt in unserer, in deiner Kronleuchter-Analogie bleiben. Jetzt hängt das Ding und es geht einfach nicht an. Und dann sagt sie, ja, ist vielleicht irgendeine Sicherung raus. Und dann machst du den scheiß Sicherungskasten auf und du hast keine Ahnung, was für irgendwas zuständig ist. Keiner, ist jetzt hier irgendwas raus? Wenn ich da jetzt drücke, geht dann alles komplett aus? Ja, ja. In welcher Reihenfolge muss ich die Tasten bedienen? Und dann rufe ich den Fachmann. Nachdem der hängt, den Rest kann dann der Fachmann machen. Hier, und dann gehst du einmal quer rüber über alle Sicherungen. Und dann machst du noch den anderen Kasten auf und merkst, dass es gar kein Sicherungskasten ist. Und ziehst dann doch wieder zurück. Oder wie, wenn so Bomben entschärft werden und du hast halt erstmal zig Drähte raushängen. Also dann keine Ahnung, welchen soll ich jetzt kappen. Ja, ja, ja. Vor allem ist ja auch jede Bombe unterschiedlich. Und ja, genauso eben. Sind auch die Damen der Schöpfung unterschiedlich. So, wollen wir noch einen? Ich glaube, dieses Riesending können wir wahrscheinlich nicht mehr machen. Erzähl mal, ich glaube, das ist das letzte, ist da unten, ne? Hast du das noch? Ja, das können wir doch machen. Vanille hattest du schon und... Knopf im Fahrstuhl hattest du schon. Ja, genau. Okay. Ich lass mich dir nochmal kurz überfliegen, um zu sehen, was. Ja, genau, den mache ich jetzt. Ah ja, okay, aber das ist ein bisschen Dirty Talk. Das lese ich schon gleich nochmal vor. Ja? Okay, erstmal hier. Moin, ich starte einfach direkt und erkläre euch, was für mich guten Sex ausmacht. In Klammern W23. Meiner Meinung nach ist die Qualität vom Sex viel mehr abhängig von den Männern als von Frauen, da, um es überspitzt zu sagen, man als Frau die meiste Zeit eh nur den Seestern macht. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass die Größe nicht wichtig ist, aber liebe Männer, size matters. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass ein großer Penis bedeutet, dass man automatisch guten Sex hat, aber es lässt sich damit besser arbeiten. Ich mag es außerdem, wenn ein Mann entschlossen ist und ich merke, wie sehr er mich will. Sobald er unsicher wird, schwindet auch ein bisschen die Lust. Außerdem gefällt es mir, wenn ein Mann sich traut, ein bisschen zu stöhnen. Das macht mich selbst noch geiler und halt generell die Grundeinstellung. Ich will keinen Sklaven, aber es ist schon ganz nett, wenn ein Mann das Anliegen hat, die Frau ganzheitlich zu befriedigen und nicht nur seine eigenen Bedürfnisse stillen möchte. Viele Männer sind aber auch übervorsichtig. Ich mag Sex schon oft gerne hart, aber bitte tastet euch ran und geht nicht von 0 auf 100. Unsexy ist auch, wenn ein Mann gar keine Orgasmuskontrolle beherrscht und super schnell kommt. Ich finde es sexy, wenn ein Mann über Sex reden kann und man offen seine Bedürfnisse kommuniziert. Das macht den Sex nämlich eindeutig besser. Also Männer, traut euch Dinge anzusprechen. Manch eine Frau ist vielleicht offener, als ihr denkt, solange ihr nur eure Wünsche kommuniziert. Generell glaube ich, dass Frauen zwar viel Spielraum haben, um die Qualität zu beeinflussen, aber eigentlich liegt es ja auf der Hand, dass der Part, der wesentlich aktiver ist, also Männer, mehr Einfluss hat. So, ihr süßen Mäuse, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Macht's gut, mit Hut. So, da muss ich ganz kurz, weil sie selbst sagt, Männer, traut euch drüber zu reden und eure Wünsche anzusprechen. Ja, Frauen doch auch. Also wenn sie hier schreibt, tastet euch doch in Ruhe ran, Männer sind übervorsichtig, sagt euren Männern doch auch, was ihr mögt. Ja, das stimmt. Ja, immer so, ja, ihr werdet ja schon sehen, wie ich reagiere, dann sagst du einfach. Und wir sollen sagen, dass wir gerne mit einem Baseballschläger in euren Hintern wollen. So, dann könnt ihr das uns doch auch mal sagen. Ja. Und ich finde es auch grenzwertig, dass sie sagt, so, ja, ich will einen großen Schwanz, aber eigentlich bin ich die meiste Zeit ein Seestern. So. Ne? Ja. Also, da, also wenn du die meiste Zeit ein Seestern bist, dann machst du doch was falsch, oder nicht? Absolut. Das ist ja genau diese Stereotypen, die wir nicht haben. Trotzdem ist es natürlich, also schreibt sie ja, dass der Mann der nun mal der aktivere Part ist. Du hast natürlich schon den Hebel am Ende des Tages, ne? Also sie ist halt schon, was ich hier noch, stöhnen. Wie steht's denn mit stöhnen? Oh, das ist ein gutes Thema, ja, habe ich mich auch schon gefragt, ob wir darüber geredet haben. Ich bin eigentlich ein leiser Wiesel. Den Typ hört man nicht, wenn er mich fickt. Ich muss, manchmal, wenn das Licht aus ist, muss ich die Lausche aufsperren. Dann höre ich ihn da unten ein bisschen rumrödeln, den Lars. Ja, genau so ist das. Eigentlich, bin ich wie so ein Geist. Man weiß gar nicht, ist das jetzt, ich meine, der Sex ist natürlich auch so gut, dass man denkt, ist das really happening gerade so, oder ist es einfach nur ein Geist? Can it be you? consuming if it's so good. So, und das war ursprünglich eigentlich immer so mein Verhalten, dass ich wirklich sehr leise bin. Und es ist auch so, ne? Ich habe da nicht das Bedürfnis, keine Ahnung, dazu dann so rumzugrölen. Und ich höre ja zum Beispiel, wenn meine Nachbarn oben Sex haben, und dann hörst du manchmal die Frau ein bisschen quieken, aber zum Schluss immer ein vom Mann oder so, oder auch bei Pornos. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Aber mir hat dann irgendwann mal eine Sexpartnerin gesagt, dass sie das ein bisschen creepy findet, dass ich halt nichts mache. Also die sagt halt, man hört halt nichts von dir, und sie nicht findet das Atmen. Sie findet es creepy, und ich kann das voll und ganz nachvollziehen und habe mir dann antrainiert, dann zumindest mal ein bisschen mehr von mir zu geben, und muss dann auch gleichzeitig eingestehen, dass das ja auch ganz gut tut, dass man ja, wenn man so ein bisschen sich gehen lässt und vielleicht auch mal, also jetzt nicht unbedingt laut stöhnt, aber zumindest ja gewisse Geräusche von sich gibt. Zumindest ausatmet, um halt ja nicht so diese zu atmen und dann ja so diese, und deswegen, halt die Luft anmäßig. Genau, deswegen tue ich das für die Frau, aber auch für mich, ein wenig lauter beim Sex zu sein. Der kleine leise Lars, die kleine süße Maus, die Zeiten sind vorbei. So eine kleine Kreissäge irgendwie beim Nachbarn zum Mittag so. Bei dir? Also erstmal muss man sagen, dass wirklich wahrscheinlich, jetzt kommt wieder eine Fake-Statistik, aber wirklich 90% der Frauen das immer attraktiv finden, wenn der Mann stöhnt. Also es kann zwar natürlich zu viel sein. Fake-Statistik, aber par excellence. Par excellence. Ja, finde ich schon, gehört irgendwie dazu. Also einfach, oh, ja, geil. Sowas machst du da? Allein, um das ganze Furzen zu überdecken, muss ich ja reden. Was halt stattfindet. Oh, geil! Finde ich es schon wichtig, dass man da ein bisschen stöhnt. Aber bei Frauen, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich hatte neulich mal eine Frau, die wirklich sehr, sehr laut gestöhnt hat. Mhm. Also wirklich richtig laut, das hatte ich eigentlich noch nie, dass sie wirklich Mazzawinja! Aber nicht so. Ja. Also ich hatte überlegt, ob ich ganz laut im Wohnzimmer einen Porno anmache, damit es das übertüncht, weißt du, damit es davon ablenkt. Er wichst nur wieder. Ja, Gott sei Dank, er hat nicht wirklich Sex. Da dachte ich schon, also das fand ich schon an sich. Also ich fand es schon scharf, aber es war halt zum ersten Mal so, dachte, oh shit, Alter, das ist jetzt hier, halte ich jetzt die Hand vor den Mund oder so, oder würge ich sie, damit es aufhört? Vielleicht wollte ich sie, ja. Ja, wahrscheinlich, ich hätte sie einmal wirklich schlagen müssen, oh, was normalerweise mit Chloroform halt nie ein Problem ist, so, ne? aber ja, das, also ich fand es aber auch. Hat das Chloroform einfach weggeschrien. Ja, also schlimm ist es, wenn es halt so in Pornos immer so diese gleichen zwei Stöhner sind, ja, von ja der Frau. Das ist halt mega. Das finde ich auch richtig abtörend, wo du auch denkst, ja, okay, alles klar. Du wärst auch, deine Schauspielkarriere hat nicht funktioniert, und jetzt frag dich mal, warum deine Pornokarriere nicht funktioniert. Exactly. Du hast es einfach nicht drauf. Ja, stöhnen bei Frauen finde ich auch, muss sein, ja, wenn die ganz leise sind, finde ich das genauso creepy, deswegen kann ich auch dann jede hörst, Frau. Dann hörst du dich ja auch mehr. meine Hüftknochen höre ich dann aneinander rein. Deswegen die Gelenke, die schmieren nicht mehr so richtig. So eine Werkbank irgendwie. Deswegen finde ich auch bei Frauen stöhnen sehr antörend. Kann aber auch deine Aussage nachvollziehen. Ich finde es auch ein bisschen weird, wenn es zu, also wenn die ja wirklich komplett so rumschreien ist, und zu dominant ist und du das auch nicht mehr abkaufst, dass das jetzt in irgendeiner Weise Lustschreie sind. Aber auch da wäre es mir, glaube ich, egal, wenn man jetzt ein Einfamilienhaus hätte und weiß, dass der Nachbar das nicht mitbekommt. Weil ich glaube, wenn sehr laut rumgeschrien wird, dann habe ich eher so ein bisschen, okay, so dieses peinliche Gefühl, irgendwie, okay, die Nachbarn, auch wenn man das natürlich, daran sollte man natürlich nicht denken, sonst kann man gar keinen Sex mehr haben, aber gerade wenn es so richtig laut wird, dann finde ich das auch tendenziell unangenehm. Mhm. Ja! Ja, geil! Sauber! Aber das sind dann auch so die Sprüche, die dann so bei deutschen Pornos auch immer so, oh ja, das ist so geil, oh, du bist so feucht und so, das macht man auch nicht beim Sex, oder? Ja, auch wenn es, also, oh, wenn es die so Darsteller geil sind, finde ich es fast noch nicht so cringy, wie wenn es synchronisiert ist. Wenn, weißt du, wenn du irgendwie so ein Franzosen-Porno kriegst und dann sitzt du da mit irgendeiner Frau im Studio. Oh ja, das mache ich ja genau das. Oh, oh ja, genau so brauche oh, ich es ja gerade. Komm, ich brauche deinen Saft jetzt, komm. Ja. Papa, oh, ich brauche deinen Saft, ja. Ja, kannst du mir bitte mal deinen Saft geben, ja? Könntest du mir da mal was machen, ja? Ich will noch ein bisschen mehr, kannst du noch einmal wichsen? Spritz mir auch eine Titten drum, ja. Ja, also solche Sachen finde ich dann auch immer kacke so in deutschen Pornos. Wobei man dann auch, wenn du englische Pornos übersetzt, ist es ja auch oft ähnlich, aber ja, es klingt einfach nicht so uncool, wie wenn Deutsche was sagen. Also ja, Ich würde es kurz anreizen, ja. Wir müssen es ja nicht mal kommentieren. Genau, ich lese es nochmal vor, weil es wirklich die letzte Einsendung ist. Hallo Lasi Bär und Andi Maus. Vielleicht vorab kurz ein bisschen was über mich. Ich bin 23 Jahre alt, hatte bisher mit 6 Personen, in Klammern Männern, Sex und bin momentan in keiner Beziehung. Habe studiert, arbeite jetzt Vollzeit, wohne allein in einer eigenen Wohnung, bin sehr zufrieden und glücklich mit meinem Leben zurzeit. Was generell guten Sex ausmacht, ist von der Technik her schwer zu beschreiben, finde ich. Also was für mich klar ist, ist, dass ein Typ nicht unbeholfen und unkoordiniert sein sollte. Nicht hektisch und ganz wichtig, Rhythmusgefühl. Ich hasse es so sehr, wenn Menschen kein Rhythmusgefühl haben, sei es beim Tanzen, beim Küssen oder beim Sex. Beim Küssen kann man schon ganz viel herausfinden und den anderen lesen, finde ich. Das haben wir ja vorhin auch schon mal angedeutet. Wenn man beim Küssen gar nicht aufeinander klarkommt mit der Art und Weise des anderen, dann weiß man eigentlich schon, dass das nicht passt. Und man es mit dem Sex vielleicht dann auch lieber lassen sollte, weil man nicht der richtige Typ füreinander ist. Ich glaube auch, dass guter Sex voll mit diesem Chemie-Ding zusammenhängt. Also, dass man sich gegenseitig total heiß findet und eben die Chemie zwischeneinander stimmt. Ich hatte beispielsweise mal mit einem guten Freund von mir Sex. Das war von der Technik her an sich echt gut und hat Spaß gemacht. Aber da ich ihn an sich nicht wirklich attraktiv oder anziehend finde, war das irgendwie total merkwürdig. Kann man sich natürlich fragen, warum sie da mit ihm geschlafen hat. Da hat einfach komplett dieser Zauber gefehlt, was es dann am Ende zu nichts Besonderem gemacht hat und einfach nur ein langweiliger, okayer Fick war. Dann glaube ich auch, dass es ganz stark darauf ankommt, dass beide auf die gleichen oder gleichartigen Dinge im Bett stehen. Ich habe zum Beispiel einen guten Kumpel, der einen Fußfetisch hat. Ich könnte sowas niemals in mein Sexleben integrieren und hätte auch null Interesse daran, Dinge, die damit zusammenhängen, mal auszuprobieren. Mir graut es immer schon davor, im Sommer Sandalen anzuziehen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, weil ich weiß, dass er meine Füße voll geil findet. Das ekelt mich allein immer schon genug an, aber das ist es ja, im Bett würde das niemals zwischen zwei Leuten wie ihm und mir funktionieren. Es ist eine grundlegende Voraussetzung, dass man auf die ähnliche Richtung steht oder halt noch extremer, wenn man irgendeinen Fetisch hat, muss das auch von beiden Seiten aus zusammenpassen. Also ich kann ja mal beschreiben, auf was ich beim Sex so stehe. Ich muss sagen, mir fällt das richtig schwer ist, in Worte zu fassen, weil das alles eher so Gefühle und Vorlieben sind, die man teilweise gar nicht so richtig beschreiben kann. Generell merke ich Sex gerne härter und wenn man mich härter anfasst. Ein paar Sachen gibt es, die ich gern habe. An den Haaren ziehen, Klaps auf den Hintern, fester den Hals umfassen, da haben wir es wieder. Generell feste Griffe am Körper mag ich gern. Aber auch nicht immer, wenn man mal in Kuschellaune ist, dann ist es ruhiger und intimer Sex auch voll schön. Am liebsten mag ich, und jetzt alle die Hosen runter, Jungs, am liebsten mag ich Sex von hinten und wenn ich oben bin. Ich stehe auch wirklich sehr darauf, Blowjobs zu geben. Es macht mich voll geil und ich mag das Gefühl, ein wenig unterwürfig zu sein und alles für ihn zu tun, was er sich wünscht. Am liebsten mache ich es, wenn ich auf den Boden knie und der Typ steht, ist am bequemsten. So kriegt man den Schwanz tief rein und er kann sich das alles schön von oben anschauen, was man da so macht. Was ich dabei auch sehr mag, ist, wenn er meinen Kopf in die Hand nimmt und seinen Schwanz tiefer in meinen Mund schiebt. Ich stehe ziemlich darauf, wenn mein Hintereingang beim Sex mit einbezogen wird. Es muss nicht direkt Analsex sein, was ich auch ab und zu sehr reizvoll und geil finde. Es gibt ja noch andere schöne Dinge, die man damit anstellen kann. Deshalb ist es bei mir von Vorteil, wenn der Sexpartner an diesem Gebiet auch nicht abgeneigt ist. So. Okay. Alle gekommen da draußen oder sollen wir nochmal vorlesen? Das soll, glaube ich, soll es sein. Also mit Küssen haben wir auch schon gesagt, dass man da den Partner gut lesen kann, sehe ich genauso. Dass man schon, wenn es da nicht stimmt, ist es wirklich schon ein Alarmsignal. Also gerade wenn man eine kennenlernt und dann rumknutscht und merkt, oh, das ist aber schon sehr unbeholfen, dann ist es eigentlich nie anders. Ja, da war doch nochmal einiges dabei, dass das alles nochmal ganz gut zusammengefasst hat. Und ich glaube, dabei können wir es dann auch belassen, oder? Also ich werde mir das jetzt gleich nochmal anhören. Ich kann jetzt auch gerade nicht mehr weiter. Die Leute müssen sich jetzt abwischen, deswegen. Ja, ich muss kurz aufs Klo. So, das war quasi unser guter Sex von aus der Frauensicht Spezial. Mhm. Das war mal sehr interessant, da ein paar Einblicke zu lesen. Auch ganz schön zu sehen, dass es da eine große Bandbreite gibt. Also wenn du als Mann jetzt auf die eine Seite stehst, dann wirst du auch jemanden finden, der auf Ähnliches steht und so weiter. Bei Frauen ist das genauso. Ja. Und vielleicht machen wir irgendwann mal nochmal ein Männerspezial. Da könnt ihr natürlich dann einschicken, was ihr als Mann jetzt irgendwie für guten Sex empfindet. Das finde ich auch nochmal interessant. Ja, aber wenn wir das vorlesen, ist das ja nur geil. Ja, vielleicht für die Frauen da draußen. Weißt du? Die stehen doch sowieso auf so romantische Podcasts. So Sex. Gibt es das auch so? Wie, so ähnlich wie Sexbücher dann eben? Sex-Podcasts? Also ich meine jetzt nicht so. So erotische Geschichten als Podcast? Ja. Oh. Könnte es schon geben. Naja, schauen wir. Aber ich würde sagen, das waren eure Geschichten. Und das waren unsere Wix-Vorlagen für heute. Sehr schön. Also, wir möchten uns bei unseren Patreon-Unterstützern zusätzlich bedanken. Yes. Möchte noch mal kurz dazu sagen, Es gibt da manchmal ein paar Probleme mit den Grußvideos. Erstens kommen wir nicht immer so schnell dazu, das alles zu managen. Zweitens kommt es vor, dass wir jetzt die Leute vorlesen, in der Zwischenzeit dann aber nochmal neue draufspringen. Die kriegen dann kein Grußvideo, also Entschuldigung dafür. Und nochmal möchte ich sagen, dass es im Moment eine kleine Anzahl an Patreons gibt, die uns gut unterstützen. Also da tausendmal danke. Und an alle, die sich das vielleicht nicht leisten können mit 5 oder 10, wir freuen uns natürlich auch über $1. Ja, und klar. Wenn nur die Hälfte unserer Zuschauer $1 spenden würde, dann könnten wir die Nummer hier schon, dann könnten wir Rocket Beans endlich anzünden und unser eigenes Ding machen. Endlich anzünden. Nein, also wir freuen uns über jegliche Unterstützung und lesen jetzt erstmal vor die 5-Dollar-Unterstützer. Und zwar einmal Robinson Huso, danke. Yannick Heck, vielen, vielen Dank. Patrick Henning, was geht ab? Fabian Spampinato, was geht? Lukas Rauscher, was geht ab? Jonas Winkler, mein Freund. Bonaventura Sülzfleisch, was geht ab? Sascha Hornung, danke für deinen Support. Alex Thumann. André K., was geht bei dir? Tom Bonos SS. Jörn Zerhusen, auch schon lange dabei. Air Canada, yo! Christian Herr, danke für deine Unterstützung. Sag mal, Dante Bord, bist du am Start oder was? Eduard K., was geht bei dir ab? Alexander Hoffmann, geiler Typ. Jenna Tada, danke für deine Unterstützung. Explorer 7, das darf nicht wahr sein. Also, und jetzt kommen noch die $10, die auch gleich noch ein Grußvideo bekommen, und zwar Kevin Thiel. Jim Panse, my man. Stefan Fritsch, was geht da? Evelyn Schütz, die Frau, die uns am meisten supportet von allen. Scheiß auf unsere Mütter. Das ist wirklich unsere Evelyn. Ob das auch noch nach dieser Folge so sein wird, werden wir sehen. Geri, danke, man. Paddes, was geht bei dir? Herzlich willkommen an Bord. Hans Gock, du schockst mich jedes Mal aufs Neue. Was geht ab? So, das sind quasi die $5 und $10 Unterstützer. Ihr könnt eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen und auf Facebook uns abonnieren. Und dann können wir uns auch nächste Woche wieder hören oder in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Gagreflex Podcast. Andreas hat noch eine kleine Ansage. Eine Sache. Happy Birthday. Wir machen das jetzt seit einem Jahr. Wir haben Dezember 2016 angefangen. Happy Birthday Gagreflex. Das kann man ruhig krass. Auch mal uns schreiben. Einjähriges, Alter. Hammergeil. Das war übrigens ein Check. Ich meine, ihr habt gedacht, richtig, es sei eine Explosion hier in der Nähe gewesen. Aber nein, das war ein geiler Check. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr treue Zuschauer seid. Ciao. Hörer. Gagreflex.